Der Tod ist groß. Wir sind alle die Seinen. Die Flüsse fließen alle ohne uns. Zeit verringert. Und sehen Sie hinaus. Die Sterne treiben uns verwirrt entgegen. Pest auf mich, ich muss machen, Elian! Südlich stinkt wie faules Fleisch! Kranke Berührer, was ist das an? Gehen den Gang ins Todesreich! Großes Klang an jedem Ort, wo der schwarze Tod einkehrt! Kein Gebet, schaff ihn hinfort! Ich besetz das Heim, den Herr! Großes Klang an jedem Ort, wo der schwarze Tod einkehrt! Kein Gebet, schaff ihn hinfort! Ich besetz das Heim, den Herr! Deine Hand, Sensen Mann, lass uns tanzen den Totentanz. Spiel deine Flügel, Sensen Mann, spiel uns das Lied von großen Tor. Reise Ernte, das Schlittermacht, seine Sense schlägt sie nieder. Feiert nicht bitte, Tag oder Nacht. Keiner mehr rührt seine Glieder, müde sind und Land und Stadt. Feiges Gebein reduziert, Leichen an, das ist sich satt, auf das er bald neue Plagen gebiert. Müde sind und Land und Stadt, feiges Gebein reduziert, Leichen an, das ist sich satt, auf das er bald neue Plagen gebiert. Gib deine Hand, Sensenmann, lass uns tanzen den Totentanz. Spiel deine Flügel, Sensenmann, spiel uns das Lied vom großen Traum.